Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Politik, Gesellschaft. 1. Welche sind aktuelle politische Ereignisse in der EU? Bei aktuellen Fragen fällt mir zunächst die politische Geteiltheit der europäischen Mitgliedsländer in Bezug auf die Einwanderung ein. Einige unterstützen die Migration aus Drittländern, andere lehnen sie kategorisch ab. Dies führt zu politischen Konflikten innerhalb der EU. Aktuell sind ferner die Verhandlungen Großbritanniens mit der EU über den Brexit. Viele wirtschaftliche und rechtliche Fragen sind nach der Volksabstimmung des Inselstaates ungeklärt oder strittig. Auch Terrorismus und Terroranschläge gehören zu den topaktuellen Diskussionsthemen. Schließlich wäre noch die Klimapolitik zu nennen, in der sich alle EU-Länder einig zeigen. Der Klimawandel zwingt ganz Europa, sofortige Maßnahmen im Bereich Umweltschutz zu ergreifen. 2. Welche Wahlen gibt es in Ungarn? In Ungarn gibt es alle 4 Jahre Parlaments- und Kommunalwahlen. Alle volljährigen Bürger sind wahlberechtigt. Ich bin über 18, folglich kann auch ich meine Stimme abgeben. Bei den Parlamentswahlen wählt man Parteien und Abgeordnetenkandidaten, die uns Wahlbürger im Parlament vertreten sollen. Es geht dabei praktisch um die Zusammensetzung des Parlaments und um Regierungsgründung. Bei den Kommunalwahlen bestimmen Wähler die Mitglieder der städtischen Versammlungen. Wahlbürger erscheinen im Wahlbezirk, weisen sich aus und geben ihre Stimmen ab, indem sie ein Kreuz bei einer Partei auf dem Wahlzettel machen. Die Wahlzettel werden bis zur Stimmauszählung in Wahlurnen gesammelt. 3. Was bedeutet die EU für Ihre Generation? Für uns bedeutet die EU in erster Linie, dass wir in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union frei reisen, arbeiten und studieren können. Wirtschaftliche Vorteile und die innereuropäische Politik spielen für uns keine wesentliche Rolle. Trotz verschärfter Sicherheitskontrollen an Flughäfen ist es relativ einfach, ins Ausland zu fliegen. Man braucht ja nur seinen Personalausweis. Es gibt viele Investitionen und Projekte, die aus EU-Geldern in Ungarn verwirklicht werden, sogar in meiner Stadt. Außerdem sind wir stolz darauf, Europäer zu sein. Wir leben in einer kulturellen Vielfalt und genießen Frieden, Stabilität und Wohlstand. Nicht allen Erdbewohnern wird all das zuteil. 4. Was sind die größten sozialen Probleme derzeit in Ihrem Land? Erstens gibt es politische Disparitäten in den verschiedensten Themen, wie zum Beispiel der Pressefreiheit und der Außenpolitik der Regierung. Zweitens scheinen viele Probleme im sozialen Bereich immer noch nicht gelöst zu sein. Hierzu gehören Obdachlosigkeit, illegale Einwanderung, Armut, Unterbezahlung in bestimmten Berufsgruppen und die daraus folgende Auswanderung qualifizierter Arbeitskräfte. Drittens gibt es die Staatskasse betreffende Probleme wie die Finanzierung des Gesundheitswesens und im Zusammenhang damit die ungesunde Lebensweise der Ungarn, Alkoholsucht, Übergewicht, alternde Gesellschaft und Zigarettenkonsum. 5. Welche Schwächen haben Jugendliche in den Augen älterer Generationen? Schwächen haben wir keine. Mitglieder der Generation Z sind selbstbewusst und selbstsicher. Ältere Generationen deuten diese Eigenschaften fälschlicherweise als Arroganz und Egoismus. Ich habe auch schon gehört, wir seien naiv und hätten Schwierigkeiten, echte menschliche Beziehungen aufzubauen, da wir ständig mit uns selbst beschäftigt und daher oberflächlich seien. Vielleicht neigen wir dazu, unüberlegte oder leichtsinnige Sachen zu machen, was wir aber niemals bereuen oder einsehen. Ältere Menschen halten uns dann für verschwenderisch, weil wir auf teure Markenprodukte stehen und nie mit unserem Taschengeld auskommen.